Wehrhaftigkeit ist nötig, wenn der Deutsche seine Aufgabe in der Welt erfüllen will, sie von Lüge und Unwahrhaftigkeit zu befreien und ihr die Wahrheit zu geben. Ohne sittliche Ziele ist Wehrhaftigkeit Söldnertum. Mit jenen sittlichen Zielen wird Wehrhaftigkeit höchstes Gut für jeden Deutschen, für ihn zur höchsten Pflicht und zum höchsten Recht. Zur Wehrhaftigkeit tritt der Kampfwille und zu beiden das Sammeln der Kraft auf den im Sturm der Zeit entstandenen und erprobten Boden der Sittenzucht und Kampfesschule unseres alten Heeres. Ohne das Sammeln auf dieser Grundlage bleibt der Kampf unausführbar, denn er ist zu schwer. Darum habe ich mit tiefer Genugtuung den Zusammenschluss der drei Kampfverbände begrüßt, einen Schritt zum Siege. Ich rufe es dem Bund Oberland, der Reichsflagge, der Sturmabteilung der Nationalsozialisten zu: Halten Sie nie wankende Kameradschaft, unerschütterliches Vertrauen, Treue. Spaltpilze werden sich eindrängen, sie sind immer da. Zertreten Sie sie sofort. Machen Sie den Kampfbund zu dem machtvollen Werkzeug, das seine Urheber erstreben. Und wirken Sie anziehend auf gleichdenkende Wehrbünde, damit endlich die deutsche Kampfgemeinschaft entsteht, die Voraussetzung zur deutschen Volksgemeinschaft. Der Adler, der die deutsche Machtentfaltung in Nürnberg weihte, weihte auch die Geburtsstunde des Kampfbundes. Er ist zugleich das Sinnbild des Freiheitswillens und das Zeichen des Reiches. Kampfbund, Freiheitswille, Reich weben sich so in eins. Möge der Kampfbund stets sich dessen bewusst sein und in machtvollem völkischen Freiheitswillen dem deutschen Adler die Kraft geben, emporzusteigen und der Weltkünder des Sieges des Deutschen zu sein. Meine Mahnung zur Einigkeit im Kampfbunde verhallte leider ungehört. Es war schon richtig, was ich sagte, und zwar aus vollster Erfahrung, die ich bis dahin gewonnen hatte. Spaltpilze werden sich eindringen. Diese waren auch jetzt da. Während Adolf Hitler in ablehnender Haltung gegen den Generalstabskommissar von K. und dieser gegen ihn standen, trennten sich Hauptmann Heiß und seine Reichsflagge von dem Kampfbunde und stellten sich Herrn von K. zur Verfügung. Ich zweifle heute nicht daran, dass Hauptmann Heiß unter dem Einfluss von Geheimorden stand. Sie hatten ihn sozusagen nur vorgeschoben, um völkische Leute zu sammeln, die schließlich den Weg zu gehen hätten, den sie wünschten. Sie hielten die Verbände an der sogenannten Geldstrippe. Ich war tief empört über das Verhalten der Nürnberger und gab denen auch in Briefen, die ich dorthin schrieb, scharfen Ausdruck. Zu meiner Genugtuung folgte indes nicht die ganze Reichsflagge dem Hauptmann Heiß, sondern es fanden in München, in Nürnberg, Amberg und anderwärts Abspaltungen statt, die den Namen Altreichsflagge annahmen. Wie gespannt die Beziehungen der völkischen Verbände Münchens zu jener Zeit zur Landespolizei waren, geht allein schon aus dem Worte des Oberst Banzer der Landespolizei in München an seine Untergebenen hervor. Wer nicht auf Nationalsozialisten schießen will, soll seinen Abschied nehmen. Im Monat Oktober vermehrten sich nun täglich die Spannungen zwischen dem Generalstaatskommissar, das heißt Bayern, und der Berliner Regierung. Die einzelnen Maßnahmen, die in Bayern getroffen wurden, führe ich nicht an. Die Spannung erreichte einen Höhepunkt am 20.10., als General von Lossow, der Landeskommandant in Bayern und Kommandeur der 7. Division, den Befehl des Reichswehrministers, den völkischen Beobachter zu verbieten, nicht ausführte. Als er daraufhin von Berlin aus verabschiedet wurde, bestätigte ihn Generalstaatskommissar von Kahr wieder in seinem Amt. Am 22.10. wurden die bayerischen Truppen auf die bayerische Regierung und den bayerischen Staatskommissar in Pflicht genommen. Gleich darauf erließ auch General von Lossow Weisungen an die Offiziere der Kriegsschule München, die ihm nicht unterstand. Ein ernster Schritt war geschehen. Ein Schritt Bayern gegen das Reich stand vor der Tür. Was schon geschehen, war Revolution und Hochverrat. Nach seinem Handeln war mir ein Zurückweichen des Generals von Lossow undenkbar. Als nun noch gleichzeitig ein Artikel in der Deutschen Zeitung des Alldeutschen Verbandes des Justizrats Klaas erschien, dem Inhalt nach, dass die Bayerische Volkspartei gut national sei und Bayern schon einmal den deutschen Kaiser gestellt habe, da wusste ich, was die Glocke geschlagen hat. Brach unter dem Unwillen des deutschen Volkes das Berliner Regierungssystem zusammen, so durfte das Reich nicht unter römische Gewalt kommen. Ich ergriff die Gelegenheit beim Schopf, mich in die von Karsche Politik tätig einzuschalten, als mich General von Lossow, noch während dies alles im Werden war, am 21.10.1923 zu einer Unterredung bat. Ich kannte den General aus dem Weltkriege her. Er war damals zur Botschaft in Konstantinopel kommandiert und genoss das Vertrauen Enver Paschas. Er hatte sich stets im großdeutschen Sinne ausgesprochen und sich von jeder Eigenbrötelei ferngehalten, wie sie bayerischen Offizieren zuweilen anhaftete. Mir war seine jetzige Haltung demzufolge nicht recht erklärlich. Er gab mir nun auch die Versicherung, er wolle die innerdeutschen Verhältnisse im großdeutschen völkischen Sinne fördern. Er rechne dabei auf meine und Adolf Hitlers Mitarbeit. Er glaubte wohl an den starken Einfluss meiner Person in Norddeutschland, namentlich in der Reichswehr. Ich sagte ihm meine Unterstützung zu und empfahl ihm, auch mit Adolf Hitler zu sprechen, mit dem er schon in Fühlung stand. Die Besprechung mit General von Lossow hatte mich etwas beruhigt. Auch hatte er von der Funkstelle Nürnberg einen Funkspruch an die Reichswehr gesendet. Niemand übertrifft uns Bayern an Reichstreue. Was wir wollen ist, dass der bayerischen Regierung und dem bayerischen Generalstaatskommissar von der unter marxistischen Einfluss stehenden Berliner Regierung nichts aufgezwungen werden soll, was Bayern, den Hort deutscher nationaler Gesinnung, unschädlich machen soll. Das war zwar Abwehr, aber als Vorbereitung weiterer Schritte nicht ungeschickt gewählt. Die Aufrufe, die allerdings dann amtlicherseits von der bayerischen Regierung und dem Generalstaatskommissar von Kahr angeschlagen wurden, gaben mir erneut zu ernsten Bedenken Veranlassung, die General von Lossow zu zerstreuen suchte. Aber es fielen doch so viel Äußerungen amtlicher Persönlichkeiten in Bayern, vor allem auch des Gehilfen des Herrn von Kahr, des Herrn von Aufseß, die meine Bedenken wiederum sehr erheblich verstärkten. In diesem Wirrwarr schien eines sicher, dass die Münchner Regierung, in Sonderheit der Generalstaatskommissar von Kahr, der Landeskommandant und Kommandeur der 7. Division von Lossow und der Kommissar der Landespolizei von Seisser, der auch immer mehr hervortrat, zu einem Handeln entschlossen schienen, wobei nun doch auf Mitwirkung Adolf Hitlers, des Kampfbundes und meiner Person nicht aus Liebe zu uns, sondern wegen unserer Volkstümlichkeit trotz so vielem Hasse gerechnet wurde. Mit zunehmender politischer Spannung mehrten sich die Besuche bei mir. Sie verfolgten zum Teil wohl den Zweck, meine Bedenken gegen den alldeutschen Verband, aber auch gegen Herrn von Kahr zu zerstreuen. So besuchte mich der Altmeister im völkischen Kampf, Theodor Fritsch. Hatte ich ihn vor einigen Jahren in Leipzig als einen mir offen entgegentretenden deutschen Menschen kennengelernt, so saß er mir jetzt mit seltsamer Zurückhaltung gegenüber, obschon er mich ja um den Empfang gebeten hatte. Er musste wohl bei mir Anschauungen treffen, die mit den seinigen so gar nicht übereinstimmen. Später hörte ich, dass er Großmeister eines Geheimordens war, den ich heute als neubuddhistisch bezeichnen würde. Als solcher kämpfte er gegen die Juden erfolgreich. Dass ich aber 1927 das Wesen der Freimaurerei enthüllte, da erlebte ich, dass er völlig versagte. Unter den zahlreichen Besuchern befanden sich auch Großindustrielle. Diese bat ich unter anderem um Unterstützung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Andere sprachen mir von den Gedanken einer Reichsreform, wie sie später von dem Bunde Deutschlands Erneuerung angestrebt wurde. Das heißt, Preußen sollte zerschlagen, die übrigen süddeutschen Bundesstaaten erhalten bleiben. Auch hier ist mir später die Frage gekommen, wollten diese Kreise das Rheinland opfern? Ich lehnte jedenfalls solche Gedanken der Reichsreform scharf ab. Nach meiner Überzeugung musste Preußen so lange bestehen bleiben, bis alle deutschen Länder neu in Gaue eingeteilt werden konnten. Ich bin nur hier darauf eingegangen, um zu zeigen, welche Bestrebungen sich in dieser deutschen Krise breitmachten.